Transparenz für die Ohren. Ja, Krähennest, Bärenpirat, TDPA und ich habe mich in ein dunkles, schummriges Hinterzimmer zurückgezogen, weil ich habe gehört, da kann man am besten mit Politikern reden. Stellt euch doch mal ganz kurz vor. Ja, Thorsten Sommer, Piratenfraktion im Landtag NRW. Die ganzen Ausschüsse und so weiter lasse ich jetzt weg. Das findet ihr über Google viel schneller raus, als wenn ich das jetzt runterbete. Und wir fühlen uns in dunklen Hinterzimmern unbeobachtet immer am wohlsten. Ja, Monika Pfeffer, auch aus dem Landtag NRW. Ja, wir haben uns zurückgezogen, weil draußen ist ein bisschen laut. Ihr habt heute Morgen einen Slot gegeben, Zusammenarbeit, Fraktion, Basis, wie man das besser machen kann oder verbessern kann. Und ich würde gerne wissen, was habt ihr denn so besprochen? Ja, wir haben überlegt, wie können wir die Basis besser einbinden und haben mal die Probleme besprochen, die da auftreten. Und wir haben mehrere Schlüsse gezogen. Das erste ist, dass viel über persönlichen Kontakt läuft. Dass es also schwierig ist, über Mammelsitzungen, über Mailinglisten und so. Wer eine Idee hat, soll sich einfach an uns wenden, soll einfach gucken, welcher Fachabgeordnete ist zuständig. Und ne, wir sind jederzeit gesprächsbereit. Das hat jetzt häufig gut geklappt. Das so ein bisschen mehr zu systematisieren heißt, auf den nächsten TDPAs einfach von der Fraktion Angebote zu machen, thematisch, um zu gucken, was haben wir in den nächsten Monaten vor und wer mag, kann dann dazukommen und sich damit einarbeiten. Was wir an der Stelle vielleicht wirklich etwas unterschätzt haben, ist, dass es wirklich eine Schwelle gibt, dass Leute sich überhaupt trauen, einen anzusprechen. Weil das ist ja jetzt so ein Profipolitiker, der hat bestimmt keine Zeit für mich und überhaupt bin ich mit meinem kleinen Anliegen überhaupt da sinnvoll aufgehoben und so weiter. Und das hat am Anfang sehr dazu geführt, dass da zu wenig Kommunikation stattgefunden hat. Inzwischen sind wir ganz gut dabei, die Leute mehr zu ermutigen. Das funktioniert schon besser, aber das müssen wir, wie Moni schon sagt, systematisieren. An dieser Stelle möchte ich noch mal ganz, ganz doll Werbung machen für unsere Seite Open Antrag. Das läuft unheimlich gut, aber ich glaube, das ist eine super Möglichkeit, mit eigenen Ideen und Vorschlägen zu kommen. Und da reagieren wir drauf, da setzen wir uns mit euch in Verbindung. Guckt euch das an. Man muss da auch nicht irgendwie wunders was Wissenschaftliches schreiben, sondern einfach, das ist mir aufgefallen, das ist meine Idee, das finde ich behandelnswert, da will ich was ändern. Über diese Seite könnt ihr auch jederzeit Kontakt mit uns aufnehmen. Danke an der Stelle an den Christoph Zerbe, der das Ganze überhaupt an Start gebracht hat. Ja, mit dem wollen wir auch noch einen Podcast machen, wenn ich denn endlich mal einen Termin kriege. Ihr sagtet gerade, die Hemmschwelle ist höher geworden. Könnt ihr euch erklären, warum das so ist? Das interessiert mich jetzt gerade mal persönlich. Also ich habe das nicht ganz verstanden, aber ich hatte schon manchmal den Eindruck, dass direkt nach der Landtagswahl kam mir das selbst auf dem Stammtisch manchmal komisch vor, dass man nicht mehr direkt angesprochen wird. Das war ich nicht gewohnt, das ist auch nichts, was ich jetzt irgendwie will oder was ich ausstrahle. Da musste erstmal so ein bisschen Normalität wieder einkehren, wo den Leuten wirklich gezeigt wird, das sind immer noch die gleichen Leute, die wir da reingewählt haben. Die sind auf einmal nicht auf eine höhere Bewusstseinsebene gehoben worden. Und dieses Einspielen dieser Normalität, das hat ein bisschen Zeit gebraucht, glaube ich einfach. Ja, ich kann das nur so unterstützen. Also ich weiß das ja von mir selber, als ich zum ersten Mal im Landtag war und da kommt so ein Landtagsabgeordneter. Das geht übrigens ganz schnell, bis man merkt, die sind genauso doof oder die klug wie du und ich. Und ich glaube, dahinter ist so ein bisschen so ein Respekt, aber das ist ein falscher Respekt. Sind also alles im Prinzip auch nur Menschen, die genauso Fehler machen oder gute Dinge machen wie jeder andere auch. So ist es. Genau. Gut, die persönliche Ansprache, oben Antrag, anrufen und mehr Sachen auf dem TDPA. Habt ihr noch mehr Ideen gehabt oder war das wirklich so jetzt abschließend? Oder ich sag mal, möchtet ihr, dass die Leute euch vielleicht noch weitere Ideen bringen? Also heute Nachmittag ist ja nochmal ein Slot, da geht es glaube ich mehr um Tools, die man benutzen kann, um Dinge auch abzustimmen mit der Basis, machen Daniel und Kai, das finde ich ist nochmal eine wichtige Frage. Ideen sind immer gut, aber ne, meine Telefonnummer steht im Netz, wir sind jederzeit erreichbar und natürlich für Ideen und Vorschläge dankbar. Genau, also wir würden uns da auch nicht anmaßen, da eine abschließende Meinung jetzt heute Morgen formuliert zu haben. Ich glaube, das liegt uns sehr fern. Nee, was nochmal aufgegangen ist heute Morgen, dass wir ja als jetzt Vollzeitpolitiker schon Probleme haben, wirklich alles zu sichten, was uns da interessiert, auch alles zu lesen. Das ist für uns ja kaum machbar und wir kriegen schon teilweise die Zusammenfassung von Referenten oder sowas. Für jemanden, der sich da nebenberuflich mit interessiert, dann vielleicht auch nur für ein kleineres Thema, aber für den ist das dann auch schlecht möglich. Da ist uns noch aufgefallen, da wäre es vielleicht sinnvoll, wenn wir wirklich mehr so Zusammenfassungen auch sowas veröffentlichen würden. Das wäre vielleicht noch ein zusätzlicher Weg, den man da machen könnte, einfach um die Leute up-to-date zu halten, ohne dass sie sich jetzt durch 42 Seiten wissenschaftliche Ausarbeitung arbeiten müssen. Mhm. Also diese Zusammenfassungen oder diese Fazits, die wir ja auch oft von Referenten kriegen, das wäre vielleicht gar nicht schlecht, sowas auch noch zu veröffentlichen. Letzte Frage. Ihr seid ja jetzt nun mal 19 Fraktionsmitglieder und ihr habt, ich glaube, insgesamt seid ihr 60 Leute um den Dreh oder 80 in der Fraktion, ich weiß es nicht genau. Wenn jetzt plötzlich 6.000 Mitglieder des Landesverbands NRW ankommen und euch mit Ideen zuschütten, jetzt nicht negativ gemeint, sondern wirklich nur von der Menge her, da wird definitiv, denke ich, irgendwas eventuell aus Zeitmangel hinten rüberfallen. Wie wollt oder wie denkt ihr, werdet ihr damit umgehen? Ja, so wie wir das jetzt auch machen über Open Antrag zum Beispiel. Man sichtet das einfach und sagt, das ist im Moment nicht relevant oder passt einfach jetzt bei uns nicht rein. Das finden wir gut. Wir gucken uns das mit mehreren Leuten an aus dem Ausschuss. Und klar, wenn jetzt 6.000 Sachen in der Woche kommen, können wir die nicht bearbeiten. Dann würden wir das halt aussortieren müssen. Aber die Befürchtung habe ich im Moment gar nicht, muss ich gestehen. Wir würden uns eigentlich freuen, wenn ein bisschen mehr käme. Ja, also wirklich, das Problem hätte ich gerne. Das ist genau umgekehrt von dem, wie wir es bis jetzt haben. Es wäre schön, wenn mehr käme. Und vor allen Dingen muss man ja halt auch sehen, bei diesen 6.000, wir bleiben mal bei dieser 6.000er Nummer, selbst wenn da jetzt 6.000 Sachen kämen, hätte ich die Befürchtung, es wären nicht 6.000 individuell unterschiedliche Dinge. Das haben wir jetzt schon, dass von, ich sag mal, fünf Dingen überschneiden sich zwei schon so sehr deutlich, dass ich die im Prinzip zusammenfassen kann. Mhm. Ne? Dann fällt eine Geschichte vielleicht weg, weil wir einfach die Rentenpolitik nicht im Landtag Nordrhein-Westfalen bestimmen. Eine Sache sind wir eh schon dran, dass da fällt uns dann nur auf, dass wir es nicht vernünftig rausgestellt haben oder Öffentlichkeitsarbeit damit betrieben haben. Und was dann hinterher am Ende des Tages überbleibt an neuen Ideen, ist bis jetzt leider gar nicht so viel, wie wir erhofft hätten. Von daher leisten wir auch mit Open Antrag, mit den Dingen, die da reinkommen, ganz viel informative Arbeit. Das ist nicht jedes Mal ein neuer Impuls, der uns da zu neuen Anträgen bringt. Also quasi dann die Rückmeldung, das hatten wir schon mal oder es läuft schon. Genau. Mhm. Gut, liebe Zuhörer da draußen, wenn ich jetzt in 1-2 Monaten nochmal einen Podcast mit den beiden mache, möchte ich, dass die hier mit tief eingesunkenen Augen sitzen wegen Überarbeitung, weil so viele Anträge reingekommen sind. Ich zähle auf euch. Und, die Uni macht Bildung und sowas, ich mache nichts. Ich habe, glaube ich, irgendwas mit Arbeitspolitik oder Sozial gehört. Das trifft so in die Richtung schon. Moni sagt immer, ich mache Arbeit. Ja, genau. Also gebt dem Mann der Arbeit, macht mehr Arbeit. Moni, Thorsten, ich danke euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt und wünsche euch noch einen wunderschönen Nachmittag beim TDPA. Danke sehr. Danke selber für deine ganze viele Arbeit, Bernd. Ich mache nicht viel. Doch, du machst viel, danke. Tschüss. Tschüss. Intro und Outro Musik von Matthias Westler. East meets West unter Creative Commons.